بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على سوق بيت الله دم هان دفلتن الله زيقن هايل بمهات سشكايت درخ بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zum 59. Unterricht zur Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu seiner Biografie. Eine Biografie, deren Gleichen es nirgends zu finden gibt. Und es ist sicherlich ein bisschen länger her. Zur Erinnerung, wir befinden uns gerade, oder unser Thema ist der Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah ist die Ortschaft, ist eine Ortschaft, die teilweise im Haram liegt von Makkah und teilweise außerhalb des Harams liegt. Und das ist die Ortschaft, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganz wichtigen und entscheidenden Vertrag eingegangen ist mit den Götzendienern aus Makkah. Und wir waren aber noch nicht so weit gekommen, sondern das letzte, was wir besprochen hatten, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten bei Hudaybiyah angekommen war und die Verhandlungen begonnen haben. Das heißt, nach und nach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer jemanden geschickt, der den Quraysh mitgeteilt hat: Wir sind nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern wir sind gekommen, um Tawaf zu machen, um die Umrah zu vollziehen, diese kleine Pilgerfahrt, und mehr nicht. Wenn wir fertig sind, möchten wir wieder nach Medina zurück. Und die Quraysh natürlich, die den Muslimen gegenüber feindselig gesinnt waren, wollten diese Sache nicht zulassen. Und sie hatten aber jetzt natürlich ein taktisches Problem. Weil die Muslime, wenn sie gekommen wären, um Krieg zu führen, dann hätten sie natürlich sozusagen den anderen Stämmen gegenüber das Recht gehabt, sich zu wehren. Aber die Quraysh, oder die Muslime sind gekommen, um die Umrah zu vollziehen. Das heißt, entweder die Quraysh halten die Muslime von der Umrah ab, dann werden die Araber über sie schlecht sprechen und sagen: Warum haltet ihr Leute ab, die heiligen Gebiete hoch ehren und die Kulthaltungen Allahs ehren, und trotzdem haltet ihr sie ab? Warum? Ihr seid Hüter der heiligen Städte oder der heiligen Stadt Mekka, und ihr sollt die Leute nicht davon abhalten. Ihr seid dafür bekannt, dass ihr jeden Pilger gastlich aufnimmt. Und warum macht ihr das dann nicht auch mit den Leuten aus Medina, die ja teilweise eure eigenen Leute sind, aus Mekka selbst gewesen? Und wenn sie die Muslime die Pilgerfahrt vollziehen lassen, dann ist es für sie wiederum eine Erniedrigung. Wie kann ihr eigener Feind in ihre eigene Ortschaft eindringen und die Gottesdienste verrichten und dabei Allah subhanahu wa ta'ala als den einen und einzigen Gott verehren und alle anderen Götter sozusagen ablehnen? Deswegen haben die Verhandlungen angefangen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach und nach den Leuten immer mitgeteilt: Wir sind nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern wir sind gekommen, um nur die Umrah zu vollziehen. Der letzte, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann geschickt hatte, war Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Erst wollte er Umar schicken, aber Umar und Quraysh waren sich besonders feindselig gesinnt, und Umar radiallahu anhu hatte niemanden, der ihm Schutz gewähren könnte. Er hatte niemanden aus seinem Volk, der gesagt hat: Du kommst unter meine Obhut, darfst du die Stadt betreten, unter meinem Schutz. Er hatte niemanden gehabt, der ihn aufgenommen hätte. Aber Uthman radiallahu anhu sehr wohl, er wurde von Aban in seine Obhut aufgenommen, und so hat er Mekka betreten und ist zu den Quraysh gegangen, um mit ihnen zu verhandeln. Und die Quraysh sind ihm entgegengekommen, in dem Sinne, dass sie ihm gesagt haben: Wenn du möchtest, darfst du sogar den Tawaf um das Heilige Haus vollziehen. Wir werden dich nicht davon abhalten, sozusagen die Umrah zu machen. Wie dem auch sei, der Uthman radiallahu hat die Sache natürlich abgelehnt, weil er sich gesagt hat: Wie sollte ich Tawaf vollziehen, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam draußen ist? Also ihm verbietet es und ihr erlaubt es mir, ich werde dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht zuvorkommen. Und so hat er es abgelehnt. Aber diese Verhandlungen mit ihm hatten länger gedauert als erwartet, und so haben die Muslime vermutet, dass Quraysh den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Quraysh Uthman ermordet hat. Die Muslime hatten also erwartet, dass die Quraysh Uthman eventuell ermordet hat, eventuell getötet hat, weil er nicht mehr zurückgekommen ist. Und das wäre natürlich eine ungeheuerliche Sache gewesen, weil die Gesandten tötet man nicht. Die Gesandten zu töten ist eine Sache, die selbst unter den Leuten damals absolut unangemessen war und absolut unangesehen war, weil sie sind ja nur die Botschafter. Sie überbringen eine Botschaft und wenn man sie tötet, dann kann man ja nicht mehr mit anderen Menschen verhandeln. Dann hat man sich selbst die Tür verschlossen. Daraufhin, in dieser Phase, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Freunde, die bei ihm anwesend waren, zu einem Treueschwur aufgerufen. Und zwar befand er sich unter einem Baum mit Dornen und unter diesem Baum hat er dann die ganzen Sahaba gesammelt und hat sie sich dort nie versammelt und hat sie dazu aufgerufen, einen Treueschwur zu leisten, auf Arabisch Bay'a. Und einen Treueschwur zu leisten, kommt auf die Situation an. Also es bedeutet einfach, dass man jemandem verspricht oder auf Deutsch die Treue schwört, etwas Bestimmtes zu tun. Was auch immer es ist. In diesem Fall natürlich ging es darum, dass sie ihm die Treue schwören, dass sie ihm versprechen, standhaft zu bleiben bis zum Tod. Weil der Prophet hat erwartet, dass die Quraysh seinen Gesandten getötet haben und dass sie ihm sozusagen dadurch den Krieg erklärt haben. Und deswegen wollte er für den Sahaba jetzt den Treueschwur haben, dass sie standhaft bleiben und mit ihm Seite bei Seite kämpfen, wenn es zu einem Kampf kommt. Und alle, liebe Geschwister, haben sich dann versammelt unter diesem Baum, bis auf eine einzige Person, die heißt Ibn Qais, und die war nämlich ein Heuchler, und Allah subhanahu wa ta'ala wollte dies so, denn Allah wollte nämlich Ayat herabsenden, die diese Leute loben, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Treueschwur geleistet haben, und wenn darunter Heuchler gewesen wären, dann würde sie nämlich dieser Lob ebenfalls ereilen. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nach einer Überlieferung heißt es, dass sie ihm den Treueschwur geleistet haben bis zum Tod, und nach einer Überlieferung, dass sie niemals den Rücken kehren würden, und das eine beinhaltet selbstverständlich das andere. Und sie haben ihm den Treueschwur geleistet, dass sie Geduld zeigen werden. Und die erste Person, die den Treueschwur geleistet hat, in diesem Augenblick, war Abu Sinan Abdullah ibn Wahb al-Asadi. Das heißt, er kommt vom Stamm Banu Asad. Und danach sind alle anderen Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls nachgefolgt. Und dieses Ereignis, liebe Geschwister, war so ein segensreiches Ereignis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah nicht nur darüber Ayat, die wir gleich ein paar Ayat vorlesen werden, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist ein Ausspruch, das ist besser als jedes Zeugnis, das du bekommen kannst und jede Urkunde, die man dir ausstellen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu diesen Menschen, die diesen Treueschwur geleistet haben, Antum khayru ahlil ard. Ihr seid die besten Erdbewohner. Ihr seid die besten Bewohner auf dieser Erde. Radiallahu ta'ala anhum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und da war Abu Bakr dabei, da war Umar dabei. Dazu gehörte auch Uthman, wie wir gleich sehen werden, warum. Uthman war ja nicht dabei eigentlich. Also körperlich war nicht dabei, war bei den Quraysh. Aber trotzdem hat ihn dieses Wort ebenfalls ereilt. Und darunter war Ali ibn Abi Talib. Darunter waren viele Sahaba, über 1000. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und deswegen, wenn die Ulama die Rangstufen der Sahaba erwähnen, dann erwähnen sie die Leute, die den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben, in einer extra Position. Ja, sie sagen zum Beispiel, die besten sind Badr, die Leute, die bei Badr mitgemacht haben, und dann diejenigen, die den Treueschwur geleistet haben unter dem Baum, gemeint ist den Baum bei Al-Hudaybiyah, den es nicht mehr gibt, aber den Baum, den sie damals den Treueschwur geleistet haben, wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er verspricht ihnen in diesem Hadith das Paradies, dass diese Leute, die dort waren, sie wussten, dass wenn sie sterben werden, sie werden niemals das Höllenfeuer betreten und sie werden in das Paradies Allah subhanahu wa ta'ala insha'Allah eingehen. Allah sagte, der Prophet, der Hadith, den ich gerade gesagt habe, der ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert, und dieser folgende Hadith ebenfalls in Sahih Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von denjenigen Menschen werden inshallah das Höllenfeuer betreten, die unter dem Baum den Treueschwur geleistet haben. Und Uthman radiallahu anhu, der nicht anwesend war, der Treueschwur wurde offensichtlich geleistet durch einen Handschlag, ja, in dem die eine Hand ausgestreckt wurde. Und wir gehen davon aus, dass die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam die obere Hand war und die andere Hand eben die Hand des Sahabi war, der in den Treueschwur geleistet hat. Und weil Uthman radiallahu anhu nicht dabei war, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist für Uthman. Das ist für Uthman. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam seine eigene Hand genommen im Namen der Hand von Uthman und hat mit dieser Hand den Treueschwur mit seiner anderen Hand geleistet und gesagt, das ist für Uthman radiallahu ta'ala anhu. Und insofern Uthman, der nicht dabei war, hat sozusagen den besten Treueschwur ergattert, wenn man das so sagen kann. Er hat den besten Handschlag bekommen. Und das ist natürlich eine der Errungenschaften, eine der Manaqib, wie man auf Arabisch sagt, eine der großen Errungenschaften von Uthman radiallahu ta'ala anhu. Insofern gehört er zu denjenigen, die den Treueschwur geleistet haben. Zweifellos. Und das ist, man nennt diesen Treueschwur übrigens, diesen speziellen jetzt, Bay'atul Ridwan. Der Treueschwur der Zufriedenheit. Der Treueschwur der Zufriedenheit. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte darüber, und diese Sache hat Allah im Koran verewigt, er sagte in Surat Al-Fath, Surah Nummer 48, in der 18. Ayah, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah hatte ja wohlgefallen an den Gläubigen, und Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Er wusste, was in ihren Herzen war. Also ist das eine Tazkiya, derengleichen niemand bekommen wird. Weil die heutigen Tazkiya, sozusagen Lobschriften oder Empfehlungsschreiben, die manche Menschen für andere machen, die sind immer gemäß des äußeren Verhaltens einer Person, was sie sagt, was sie tut und so. Aber hier in dieser Ayah, liebe Geschwister, diese Tazkiya bezieht sich auf das Innere des Sahaba radiallahu anhu. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen erniedrigen, die über die Sahaba schlecht sprechen. Weil sie sprechen über die Sahaba schlecht. Und manche werfen den Sahaba vor, waliyadu billah, eine Gruppe von Leuten, die dem Islam zugeschrieben werden, sie werfen den Sahaba vor, den meisten von ihnen, dass sie den äußerlichen Anschein nach Muslime waren. Aber in Wirklichkeit Heuchler waren. Versteht ihr? Und das ist eine Ayah, die klar und deutlich besagt, nein, die Sahaba waren keine Heuchler. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen gekannt hat, und aufgrund dessen, was ihren Herzen hat, war er mit ihnen sogar zufrieden. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Was dieser nahe Sieg ist, das werden wir natürlich sehen, oder natürlich als Hinweis darauf, der Friedensschluss von Al-Hudaybiyah war, liebe Geschwister, der erste oder der wesentliche Schritt für die Befreiung von Mekka. Später, ja. Und deswegen war das ein Sieg wie ein Vorbote des Sieges. Und die ganze Sura heißt Al-Fath, der Sieg. Obwohl, was für ein Sieg. Wir werden gleich sehen, im Laufe der Vertragshandlungen, dass das alles andere als nach einem Sieg aussah. Aber, was Allah subhanahu wa ta'ala verborgen hat für die gläubigen Menschen, das zeigt, diese Geschichte zeigt wunderbar, dass man sich auf Allah verlassen soll. Mir zeigt wunderbar, dass der Mensch einfach nach dem Gesetz Allahs leben soll. Dass der Mensch einfach auf Allah vertrauen soll. Dass der Mensch einfach die Pflichten Allahs umsetzen soll. Und sich nicht kümmern soll, was andere sagen. Dass er einfach den Verboten aus dem Weg gehen soll. Und sich nicht kümmern soll, was andere Leute sagen. Es soll ihm egal sein, was sich daraus ergibt. Solange Allah mit ihm zufrieden ist, wird das Ende für ihn gut sein. Ja? Sogar in diesem Leben noch, bevor dem nächsten Leben, wie wir an dieser Stelle gut sehen können. Das ist schon die Gebetszeit eigentlich. Na. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوع letzte ein paar Worte, da sind wir auch inshallah fertig بإذن الله تعالى. Wir haben gesagt, dass der Mensch an dieser Geschichte besonders gut erkennen kann, dass das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass man das tut, was Allah von einem verlangt hat und das Ergebnis Allah überlässt. Und davon ausgeht, dass das Ergebnis gut sein wird, auch wenn man das jetzt im Moment nicht, deutlich erkennen kann. Ja? Und deswegen der gläubige Mensch, wenn er etwas macht, wie zum Beispiel er verrichtet sein Gebet und meinetwegen im schlimmsten Fall er verliert dadurch seine Arbeit, wegen seiner Pflicht, die Allah erfüllt hat. Oder die Frau, die den Hijab trägt und hat Angst, dass sie deswegen keinen Mann findet, weil keiner sie mehr anschaut oder sowas. Ja? Dann diese Dinge, liebe Geschwister, man denkt vielleicht darin steckt Schlechtes, aber das Ende davon ist zweifellos eine gute Sache. Machen wir an diesem Punkt inshallah Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.